Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles gehört Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi al-Amin. Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit sind auf dem vertrauenswürdigen Gesandten Allahs. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in und auf all seinen Gefährten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und wir es niemanden finden können, der in die Irre leitet. Möge Allah uns recht leiten. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir mit gestärktem Glauben aus ihr herausgehen. Und mit vergebenen Sünden, denn er ist derjenige, der zum Stand ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Nach einer Einleitung, gestern wollen wir heute, inshallah, gleich mit der ersten Fatwa loslegen, einsteigen. Das erste Kapitel in diesem Band heißt Tawhid. Und der Tawhid ist die islamische oder das islamische Verständnis von Monotheismus. Und der Begriff Monotheismus bedeutet der ein Gott Glaube. Aber warum heißt es dann islamischer Monotheismus? Weil wir Muslime eben etwas ganz Spezielles verstehen unter dem Tawhid. Und das, was man gelegentlich oder gewöhnlich unter Monotheismus versteht, ist islamisch gesehen nur teilweise die islamische Bedeutung. Und ist also an sich auch unausreichend. Ist unausreichend. Und was genau bedeutet, das wollen wir vom Gelehrten erfahren. Die Frage lautet, was ist die Definition von Tawhid und welche Arten des Tawhid gibt es? Er, Allah bewahre ihn, antwortete wie folgt. Betrachten wir das Wort Tawhid sprachlich, so bedeutet der Infinitiv davon, und im Infinitiv, im Arabischen benutzt man immer die Vergangenheitsform und bedeutet Wahhada. Und Wahhada bedeutet vereinen bzw. zu einem machen. Dies funktioniert nur, indem man verneint und zuschreibt. Auf Arabisch verneinen heißt Nafi und zuschreiben bedeutet Ithbat. Man schreibt eine Eigenschaft nur demjenigen zu, dem sie zugeschrieben werden soll und sonst keinem. Wir sagen zum Beispiel, der Tawhid eines Menschen ist so lange nicht vollständig, bis er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Man spricht jegliche Göttlichkeit jedem außer Allah ab und schreibt sie ganz alleine ihm, subhanahu wa ta'ala, zu. Diese Sache, die zu verstehen, ist eine ganz einfache Sache, ist keine komplizierte Angelegenheit. Es geht einfach darum, wenn du zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm Tawhid machen willst, das heißt, dass du ihn als den einen anerkennst, dann nehmen wir ein Beispiel dafür, zum Beispiel die Anbetung, die seine Göttlichkeit, subhanahu wa ta'ala, auf Arabisch seine Uluhiyya. Zum Tawhid gehört es, wie jeder Muslim natürlich weiß, dass man niemanden anbetet außer Allah. Wenn du jetzt ihm, subhanahu wa ta'ala, diese Eigenschaft der Göttlichkeit zuschreibst und sagst, er ist es wert, angebetet zu werden und man betet ihn auch zu Recht an, dann schließt es ja noch lange nicht aus, dass andere nicht auch gleichzeitig angebetet werden. Und deswegen genügt es nicht nur, Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft zuzuschreiben, sondern gleichzeitig musst du, was man arabisch Kufr bittagut nennt, du musst gleichzeitig diese Eigenschaft, die du Allah zugeschrieben hast, allen anderen abschreiben. Und so einfach wie diese Angelegenheit auch klingen mag, aber daran scheitern schon manche Sekten, wie zum Beispiel eine Sekte, die heißt Rafida. Eine Sekte namens Rafida, sie haben genau dieses Problem mit dem Abschreiben, mit dem Nafi. Also Abschreiben hat nichts zu tun mit dem Stift, mit dem Schreiben, Kopieren, sondern Abschreiben gemeint ist, man jemandem eine Eigenschaft aberkennt, abschreibt. Warum? Weil diese Sekte zum Beispiel, und das ist natürlich auch bei anderen Sekten vorhanden, sie glaubt oder sie glauben auch daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, den man anzubeten hat. Aber gleichzeitig schreiben sie diese Eigenschaft anderen zu. Oder zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der die Winde sendet. Wenn man jetzt kommt, wie das über manche von ihnen auch berichtet wird, wenn man jetzt kommt und diese Eigenschaft, dass jemand die Winde sendet und den Regen herabkommen lässt und ähnliches, einem Geschöpf zuschreibt, dann hat man den Tauhid verletzt. Dann hat man den Tauhid verletzt. Und sie haben eine ganz gefährliche Argumentation, die aber ganz einfach zu widerlegen ist durch das, was wir gerade eben gelernt haben. Sie sagen, ja, es gibt andere außer Allah, möge Allah uns davon bewahren, aber sie sagen, es gibt andere außer Allah, die zum Leben erwecken können. Tote zum Leben erwecken können. Und wie kann das sein, wenn du ihnen sagst, es ist doch die Eigenschaft Allahs? Dann sagen sie zu dir, ja, aber er macht das mit der Erlaubnis Allahs. Er sagt, wir machen das, aber mit der Erlaubnis Allahs. Das heißt, Allah hat ihnen diese Fähigkeit gegeben, das zu machen. Und sie können das nur machen, wenn Allah es ihnen die Fähigkeit dazu gibt. Dann sagen wir, wenn du das so sagst, dann hast du schon keinen Tauhid mehr. Weil Tauhid bedeutet ja gerade, dass du diese Eigenschaft, die du Allah zuschreibst, allen anderen abschreibst. Und wenn du jetzt sagst, ein anderer kann auch lebendig machen, selbst wenn du sagst, durch die Erlaubnis Allahs, hast du den Tauhid in dieser Hinsicht verletzt, weil dann hast du Allah subhanahu wa ta'ala nicht als den einzigen bezeichnet, der Leben geben kann und auch wieder nehmen kann, subhanahu wa ta'ala. Also ganz einfache Angelegenheit, aber wenn man sie verletzt, ist man in einer sehr großen Gefahr. Man spricht jegliche Göttlichkeit jedem außer Allah ab und schreibt sie ihm ganz alleine zu. Wenn man nämlich alles verneinen würde, würde man alle Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala absprechen. Und nur jemandem etwas zuzuschreiben, schließt nicht aus, dass ein anderer auch diese Eigenschaft besitzt. Beispiel, wenn du sagst, der so und so steht, so hast du ihm die Eigenschaft zu stehen zugeschrieben. Also wenn hier im Raum jemand über einen anderen Menschen sagt, er steht, dann heißt es, dass diese Person mit dieser Eigenschaft jetzt beschrieben wird. Er steht gerade. Aber er ist hinsichtlich dieser Eigenschaft, hinter Eigenschaft des Stehens, nicht einzigartig. Denn es ist möglich, dass andere ebenfalls in diesem Moment stehen. Und wenn du sagst, niemand steht, so hast du nur abgesprochen und die Eigenschaft zu stehen niemandem zugeschrieben. Deswegen braucht man sowohl das Zuschreiben als auch das Abschreiben, wenn man den Tauhid erfüllen möchte. Und wenn du sagst, niemand außer Zaid steht, dann hast du Zaid einzigartig in Bezug auf das Stehen gemacht, indem du das Stehen jedem außer ihm abgesprochen hast. Auf diese Weise verwirklichst du den Tauhid tatsächlich. Tauhid ist also so lange kein Tauhid, bis er nicht das Absprechen und Zuschreiben beinhaltet. Wenn du möchtest, kannst du auch sagen, verneinen und bestätigen, wie du möchtest. In Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala werden alle Arten des Tauhid wie folgt umschrieben. Der Fragende hat ja gefragt, wie ist der Tauhid definiert. Da kann man folgenderweise definieren. Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf diejenigen Dinge einzigartig zu machen, die ihm alleine zustehen. Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf diejenigen Dinge einzigartig zu machen, die ihm alleine zustehen. Und sie sind gemäß den Gelehrten drei an der Zahl. Es geht um drei Aspekte, drei Dinge, drei Sachen, die man in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen hat. Und das sind diese drei Kategorien des Tauhid. Der Gelehrte sagt, rahimahullah, erstens die Rububiyya. Und was das Einzelne bedeutet, natürlich, wir gehen darauf einzeln ein. Erstens die Rububiyya, das ist der Tauhid seiner Herrschaft, subhanahu wa ta'ala. Tauhid Uluhiyya, Tauhid seiner, in Bezug auf die Anbetung. Und Tauhid al-Asma' wa-Sifat, heißt Tawhid in Bezug auf seine Namen und Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet konkret, stell dir vor, diese drei Kategorien des Tawhid, wie gesagt, erst wenn alle drei erfüllt sind, bist du ein Muwahhid, das heißt jemand, der den Tawhid umgesetzt hat, also Muslim, Mu'min, wie dem auch sei. Und sobald du diese eine dieser drei Kategorien verletzt, bist du ein Mushrik, natürlich, weil du diese, weil das die Bedeutung ist von La ilaha illallah. Diese, das ist pauschal natürlich, natürlich kommt es darauf an, wie man sie verletzt, aber vergleichbar, um das zu verstehen, stell dir vor, jemand sagt, ich glaube an den Schöpfer Gott. Ich glaube an den Schöpfer Gott. Viele Leute glauben an Allah in dem Sinn, dass sie sagen, ich glaube, es gibt da irgendwie was da oben, das alles erschaffen hat. Reicht das also aus, um ihn als Muwahhid, als Gläubigen zu bezeichnen? Die Antwort lautet nein. Das ist so ähnlich wie eine Person, die ihre Miete zu bezahlen hat, zahlt aber nur ein Drittel der Miete. Was ist die Konsequenz? Ihm wird gekündigt. Und er muss aus der Miete raus, aus der Wohnung raus, und stell dir vor, die Wohnung ist der Islam. Diese drei Kategorien des Tawhid, liebe Geschwister, sie hängen voneinander ab. Nicht, dass man denkt, man könnte eine dieser Aspekte umsetzen ohne dem anderen. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, es sei denn, du widersprichst dich oder dir. Diese drei Kategorien des Tawhid, die eine hängt vom anderen ab, wie wir inshallah ta'ala auch erklären werden. Diese drei Formen des Tawhid hat man durch genaues Nachgehen und Erforschen der Koranverse und Hadith abgeleitet. Also könnte jemand ja sagen, wo stehen denn diese drei Kategorien des Tawhid? Gibt es eine Ayah im Koran Karim, wo drin steht, der Tawhid besteht aus drei Aspekten und Aspekt Nummer 1 ist das und 2 und 3? Sagen wir nein. Zweitens, gibt es ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der das so auflistet? Sagen wir nein. Gibt es eine Aussage eines Sahabi, der das so auflistet? Sagen wir, kennen wir auch nicht. Okay, woher kommt dann diese Dreiteilung? Wir sagen, diese Dreiteilung ist genauso, wie wenn jemand dich fragen würde, woher kommt die Einteilung beim Salah, dass diese Bewegung im Salah ist ein Rukn und diese Bewegung im Salah ist kein Rukn, sondern ein Wajib und diese Bewegung im Salah ist eine Sunna, also weder Wajib noch Rukn. Ganz einfach, weil die Gelehrten die Hadithe und die Ayat des Koran Karim untersucht haben und dadurch zum Entschluss gekommen sind, ach so, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sache ausgelassen, dafür hat er etwas Bestimmtes getan. Er hat zum Beispiel, als er einmal den ersten Tashahhud ausgelassen hat, dann hat er sallallahu alaihi wasallam zwei Niederwerfungen gemacht. Aber als er einmal zwei Raka'a ausgelassen hat, hat er nicht einfach zwei Niederwerfungen gemacht, sondern hat die Raka'at nachgeholt. Also erkennen wir in diesem Hadith, dass nicht alle Teile des Gebetes sind gleich. Ja? Und wenn jetzt jemand diese Einteilung des Tawhid ist eine Bid'a, eine Neuerung, eine verbotene Neuerung unserer Religion, dann sagen wir nein, das ist falsch, denn dann wäre ja alles, was die Fiqh-Gelehrten gemacht haben, ebenfalls eine Neuerung. Und eine Neuerung ist ja nur etwas, liebe Geschwister, wenn du etwas machst, was vorher nicht da war. Aber der Gelehrte, der sagt, ich habe die, das ist natürlich nicht die Aussage des Gelehrten, sondern Gelehrte vor ihm haben das schon gesagt. Aber wenn der Gelehrte sagt, ich habe die Ayat im Koran Karim untersucht und ich bin zum Entschluss gekommen, dass man alle Ayat über Allah subhanahu wa ta'ala in drei Teile, drei Kategorien einteilen kann. Wo ist das Problem? Er hat der Sache nichts hinzugefügt, sondern hat es uns alhamdulillah geordnet, sodass wir unsere Religion einfacher lernen können und auch das besser verstehen. Diese drei Formen des Tawhid, wie gesagt, hängen von, also ist durch Erlesen, durch Erforschen hat man das herausgelesen aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und egal welche Ayah im Koran du findest, wo Allah subhanahu wa ta'ala zum Tawhid aufruft, du wirst sie in eine dieser drei Kategorien packen können. Die erste Form heißt auf Arabisch Rububiyya. Das Wort Rububiyya, liebe Geschwister, wie man heraushören kann, kommt vom Namen Rabb. Kommt vom Substantiv Rabb. Rabb ist das, was man normalerweise im Arabischen oder im Deutschen übersetzt mit Herr. Aber das Wort Rabb hat im Arabischen verschiedene Bedeutungen. Und allgemein, um die Sache zu vereinfachen, sagen wir, wenn wir über den Tawhid Rububiyya sprechen, dann reden wir von den Taten Allahs subhanahu wa ta'ala. Jede Tat, die du Allah subhanahu wa ta'ala durch den Koran oder durch die Sunna zuschreiben kannst, packst du unter die Kategorie Rububiyya. Auch wenn es übersetzt wird mit Herrschaft oder ähnlich, wie gesagt, wichtig ist für uns, was steckt eigentlich dahinter. Beispiel dafür, das Erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer. Er hat sich selbst als Schöpfer bezeichnet, als Khaliq bezeichnet. Weiterhin gehört dazu, dass ihm alles gehört, weil er hat auch alles erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Dazu gehört zur Kategorie der Rububiyya, dass er alle Dinge leitet. Das heißt, es gibt nichts, was in diesem Universum geschieht, alles, ausnahmslos, subhanahu wa ta'ala, ausnahmslos, was nicht durch seinen Befehl und durch seine Erlaubnis geschieht. Es gibt nichts. Und jetzt kommen wir zur Erläuterung dieses Begriffes. Denn, ganz wichtig, liebe Geschwister, man ist erst gefestigt in seinem Glauben. Und das Gleiche gilt auch für andere Themen, wenn es unterschiedliche Ansichten unter den Menschen gibt, wie zum Beispiel im Thema Al-Fiqh, die islamische Rechtswissenschaft. Man ist erst gefestigt in seinem Glauben, wenn man erstens die Wahrheit kennt, zweitens die Beweise für seine Wahrheit kennt und drittens, wenn man weiß, wie man auf die Beweise der anderen Menschen antwortet. Denn das größte Problem ist meistens, dass man die Wahrheit kennt, die Ayat aus dem Koran vielleicht einigermaßen auch verstanden hat, aber dann kommt jemand von einer anderen Glaubensgemeinschaft, zum Beispiel ein Christ oder Jude oder Atheist oder was auch immer, und bringt seine Argumente, die du nicht kanntest. Und jetzt auf diese Argumente zu antworten, wer das auch kann, dann natürlich ist es für ihn ein Kinderspiel und dann fühlt er sich auch in seinem Glauben gefestigt. Nehmen wir eine Eigenschaft, ein Beispiel, das fällt unter die Kategorie der Herrschaft Allahs al-Rububiyya. Und zwar geht es darum, dass Allah Azza wa Jal der Schöpfer von allem ist und dass er der einzige Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es reicht schon zu sagen, wenn du sagst, Allah ist der Schöpfer, dann weißt du automatisch, es gibt keinen Schöpfer außer ihm. Weil sonst wäre es ja kein Tawhid. Sonst wäre er nicht einzigartig in Bezug auf das Erschaffen. Das Problem ist jetzt, könnte jemand kommen und dir sagen, ja, warte mal. Okay, wir nehmen erstmal einen Beweis aus dem Koran, den wir unseren Glauben kennen. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer ihm. Aus dieser Aya können wir vieles profitieren. Erstens, dass Allah der einzige Schöpfer ist, und das ist, was wir eigentlich zeigen wollten durch diese Aya. Denn diese Frage ist eine rhetorische Frage. Das heißt, es ist eine Frage, die keine Antwort bedarf. Beziehungsweise die Antwort ist so klar und deutlich, dass Allah Azza wa Jal die Antwort uns gar nicht manchmal gibt bei solchen rhetorischen Fragen. Zweitens, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt. Hier sehen wir den Zusammenhang zwischen der einen Eigenschaft und der anderen. Allah ist der Schöpfer, er ist auch der Versorger, denn die Versorgung, die er uns gibt, ist ja von ihm erschaffen, also ist er die Quelle dieser Versorgung, subhanahu wa ta'ala. Und dann noch sehr interessant, kommt der, und das im Koran natürlich finden wir an mehr als einer Stelle, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt keinen Gott außer ihm. Das heißt, hier siehst du den deutlichen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass er der Rabb ist, subhanahu wa ta'ala, und die Konsequenz davon. Die Konsequenz davon ist, du sollst niemanden als Gott bezeichnen, außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Du sollst niemanden anbeten, außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Denn das eine ist die Folge aus dem anderen. Und in einer anderen Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala macht jetzt den Nafi. Nafi, haben wir gesagt, bedeutet was? Abschreiben, ja? Oder verneinen oder ablehnen. In der anderen Ayah heißt es, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Es geht um also die Götzendiener, die andere Götter anbeten. Allah sagt, ist denn derjenige, der erschafft, wie derjenige, der nicht erschafft? Also eindeutig hat er diese Eigenschaft allen anderen außer ihm, subhanahu wa ta'ala, abgeschrieben. Bedenkt ihr denn nicht? Allah Ta'ala ist also der einzige, alleinige Schöpfer, er schuf alles und hat allem dabei sein rechtes Maß gegeben. Seine Schöpfung umfasst sowohl das, was sich aus seinen Taten ergibt, als auch die seiner Schöpfung. Hier der Gelehrte geht nicht detaillierter ein auf das, was er damit sagen möchte, aber in diesem Abschnitt, der Gelehrte, rahimahullah Ta'ala, widerlegt die Ansicht einer Sekte, die man im Islam Al-Qadariya nennt. Und er will dir nur sagen, du sollst genau daran glauben, was Allah dir sagt. Und Alhamdulillah, ich wiederhole noch einmal, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, diese Eigenschaft ist sehr einfach. Nur das Thema manchmal ist kompliziert, wie gesagt, wenn irgendwelche andere Leute ihr falsches Gedankengut unter den Menschen verbreiten. Aber ansonsten, wenn du glaubst, Allah ist der Schöpfer, das heißt, er hat alles erschaffen. Fertig. So einfach ist der Glaube. Nur es gab halt in der Geschichte des Islam Leute, die auch in manchen Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam von ihm angekündigt worden sind, dass es sie geben wird. Und zwar sie glaubten eben nicht an daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat, sondern sie glaubten, dass die Menschen selbst ihre eigenen Taten erschaffen. Und deswegen wollte der Gelehrte hier auf die Sache einfach eingehen. Er sagte noch einmal, damit wir es verstehen, seine Schöpfung umfasst sowohl das, was sich aus seinen Taten ergibt, Sonne, Mond, Sterne, Mensch, Tier, als auch die seiner Schöpfung. Als auch die seiner Schöpfung. Das heißt, auch das, was der Mensch macht, ist erschaffen und eine Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Deshalb gehört es zum vollständigen Iman zu glauben, dass Allah Ta'ala die Taten der Diener erschaffen hat. Allah Ta'ala sagte, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, wodurch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. Die anderen natürlich haben das uminterpretiert, aber das ist nicht unser Interesse jetzt gerade. Und es wurden darüber auch ganze Bücher geschrieben, wie von Imam al-Bukhari, rahimahullah Ta'ala. Er hat ein ganzes Buch geschrieben, heißt Khalqu Af'ali al-Ibad. Das heißt sinngemäß die Tatsache, dass die Taten der Geschöpfe alle erschaffen sind. Und da hat er, wie seine Gewohnheit ist, zahlreiche Überlieferungen gebracht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise die Menschen danach, die alle darauf hinweisen, dass alles erschaffen worden ist, auch die Tate der Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Zur Verdeutlichung, die Tat des Dieners gehört seinen, ich sage noch einmal, wenn das für manche Leute kompliziert erscheint, ist nicht wichtig, aber es ist gut zu wissen, weil wir gesagt haben, je mehr du deinen eigenen Glauben kennst, desto besser kannst du auf die Argumente anderer antworten. Die Tat des Dieners gehört zu seinen Eigenschaften. Und der Diener selbst ist eine Schöpfung Allahs. Und der Schöpfer von allem ist auch der Schöpfer der Eigenschaften. Oder anders, die Taten des Dieners entspringen einem entschlossenen Willen. Die Taten des Dieners entspringen einem entschlossenen Willen und der vollkommenen Fähigkeit, diesen umzusetzen. Also sobald du nicht die Fähigkeit hast, etwas zu machen, wirst du es nicht machen. Auch wenn du den Willen dazu hast. Und wenn du den Willen nicht zu einer Sache hast, aber du hättest die Möglichkeit, es zu machen, wirst du es auch nicht machen. Also diese beiden Voraussetzungen müssen gegeben sein. Sowohl der Wille als auch die Fähigkeit sind zwei Geschöpfe Allahs, subhanahu wa ta'ala. Der Schöpfer der Ursache ist der Schöpfer des Verursachten, subhanahu wa ta'ala. Wenn jemand sagt, wie können wir die Einzigartigkeit Allahs, Tawhid, in Verbindung damit bringen, dass die Eigenschaft des Erschaffens auch anderen zugeschrieben wird? Das ist jetzt ein Konfliktfall. Jetzt kommen wir genau zu dieser nächsten Stufe. Wir wollten jetzt antworten auf Leute, die etwas anderes behaupten. Und zwar, es gibt Leute, die sagen, der Koran weist doch selbst darauf hin, dass es andere Schöpfer gibt außer Allah. Warum werft ihr uns dann vor, wenn wir bestimmten Menschen, die eine besondere Stellung bei Allah haben, diese Eigenschaft zuschreiben, dass sie auch erschaffen können, mit der Erlaubnis Allahs? Sie sagen, bi'idhnillah. Und ihr Beweis, sie sagen, Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, im Quran al-Karim, in Surat al-Mu'minun, der 14. Ayah, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, auf Deutsch übersetzt, segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Al-Khaliqin ist im Arabischen ein Plural von Khaliq. Auch sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass es geht hier um diejenigen Menschen, die Bilder gemacht haben. Da heißt es, dass zu ihnen Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, gesagt werden wird, lasst das, was ihr erschaffen habt, lebendig werden. Lasst das, was ihr erschaffen habt, lebendig werden. Auf Arabisch, Ahyu ma khalaqtum. Khalaqtum, könnt ihr raushören, kommt dieses Wort khalaqa, erschaffen, vor. Die Antwort darauf ist die folgende, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, aber, liebe Geschwister, diesen Konflikt, oder diesen Scheinkonflikt besser gesagt, den werden wir öfter haben. Wir werden öfter haben. Auch das Wort Dua zum Beispiel, was wir normalerweise verstehen, unter was? Unter, dass jemand ein Bittgebet zu Allah spricht. Wir werden sehen, dass der Dua im sprachlichen Sinne, im sprachlichen, nicht in dem Sinne, wie wir normalerweise verstehen, im sprachlichen Sinne auch für ganz andere Situationen verwendet werden kann. Wenn eine Person Dua macht mit einer anderen, dann kann es auch bedeuten, dass er ihn zum Essen eingeladen hat. Okay? Deswegen müssen wir aufpassen. Und auch in diesem Fall ist es nicht ganz anders. Der Gelehrte sagt, rahimahullah, als Antwort auf diese Argumentation, außer Allah Ta'ala erschafft niemand so, wie Allah erschafft. Sie können etwas, das nicht existiert, nicht existent machen. Ebenso können sie keinen Toten zum Leben erwecken. Das Erschaffen ihrerseits ist ein Verändern und eine Umwandlung einer Eigenschaft in eine andere, die wiederum eine Schöpfung Allahs ist. Vielleicht könnte man das einfach umschreiben im Deutschen, indem man sagt, herstellen. Das heißt, erweckt zum Leben das, was ihr hergestellt habt. Aber im Arabischen, und das ist ja die Grundlage, weil wir haben ja den Koran in unserer Hand. Und deswegen ist auch natürlich immer das Problem, wenn man die arabische Sprache nicht beherrscht, dass man auf manche dieser Argumente vielleicht gar nicht eingehen kann. Aber das ist kein Problem. Sei hundertprozentig davon überzeugt, dass die Gelehrten darauf nicht eine Antwort haben, sondern mehrere. Also, ist das Wort Khalaqa im Arabischen, aber wir haben ja, darauf möchte ich ja gerade hinweisen, wir haben diesen Konflikt bei der Übersetzung. Wir haben diesen Konflikt bei der Übersetzung. Im Arabischen heißt beides Khalaqa, ob es herstellen ist oder ob es aus dem Nichts erschaffen ist. In diesem Fall. Natürlich gibt es auch im Arabischen für das Wort herstellen einen anderen Begriff, aber das ist nicht jetzt relevant, weil wichtig ist, was Allah erwähnt hat. Welches Wort er verwendet hat, subhanahu wa ta'ala. Aber jetzt, wenn wir das übersetzen in die deutsche Sprache, haben wir manchmal diesen Konflikt, dass wir ihn vielleicht sogar falsch übersetzen. Aber das ist hier natürlich mehr oder weniger Absicht gewesen, diesem Hadith, damit wir den Konflikt verstehen. Deswegen, wenn wir den Hadith übersetzen, wenn jemand den Hadith übersetzt, sollte er besser statt erschaffen den Begriff herstellen verwenden, und dann hat er dem Deutschen das Problem erspart. Hat er dem Deutschen das Problem erspart. Und deswegen zeigt es uns, dass man bei einer Übersetzung nie hundertprozentig die gleichen Bedeutungen wieder übersetzen kann. Geht nicht. Also gemeint ist zum Beispiel das arabische Wort Khalaqa, meinetwegen hat 5 Bedeutungen, und im Deutschen das Wort erschaffen hat meinetwegen 2 Bedeutungen, und schon hast du nicht hundertprozentig 1:1 übersetzt, und deswegen sagt man, hundertprozentig kann man nicht übersetzen. Und das gilt übrigens, liebe Geschwister, nicht nur für den Koran Karim, sondern es gilt für jede Art von Übersetzung. Du wirst niemals, und der Beweis ist, wenn du das Übersetzte wieder zurück übersetzt, kommt niemals wieder das Gleiche raus, was im Original gewesen ist. Ja? Aber gerade im Koran Karim ist es nicht möglich, weil Allah subhanahu wa ta'ala natürlich die arabische Sprache gewählt hat, weil sie so blumenreich ist. Und in dieser Sprache, sie ist zweifellos blumenreicher als die deutsche Sprache. Und deswegen sind teilweise manche Bedeutungen versteckt in einem Wort enthalten, die man im Deutschen nicht verstehen kann, es sei denn, es wird einem erklärt. Um auf das Beispiel zurückzugehen, wenn ein Bildhauer ein Bildnis erstellt, eine Statue erstellt, so hat er nichts erschaffen in dem Sinne, dass er etwas, was nicht existent war, existent gemacht hat, sondern er hat etwas umgeformt, zum Beispiel Ton zu einem Vogel oder zu einem Kamel. Genauso wandelt er durch Färben eine weiße Stelle in ein farbiges Bild um. Die Farbe ist aus der Schöpfung Allahs Azza wa Jal, und das weiße Blatt ist ebenfalls aus der Schöpfung Allahs Azza wa Jal. Dies ist der Unterschied zwischen Allahs Eigenschaft erschaffen zu können und wenn dieselbe Eigenschaft einem Geschöpf zugeschrieben wird. Auf diese Weise ist Allah in Bezug auf das Erschaffen einzigartig. Die zweite Art der Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Rububiyya ist in Bezug auf sein Reich subhanahu wa ta'ala. Dieser zweite wesentliche Aspekt aus der Rububiyya. Sein Reich, auf Arabisch Al-Mulk. Beweis, also hier steht manchmal im Buch übersetzt Besitzer. Besser wäre es, wenn man sagt Eigentümer. Also die Juristen machen einen Unterschied zwischen Besitzer und zwischen Eigentümer. Und deswegen besser ist der Begriff hier Eigentümer eigentlich zu verwenden. Wichtig ist, was dahinter steckt. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Auch in diesem Beispiel, ich weiß, dass für jeden Muslim die Sache einfach ist. Jeder Muslim weiß das normalerweise. Aber uns geht es wieder gleich darum, dass wir eine Ayah haben, die offensichtlich einen Konflikt darstellt. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ heißt, segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist. Oder das gesamte Reich ist. Alles in seiner Hand, subhanahu wa ta'ala. Der Erhabene sagte ebenfalls, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sag, in wessen Hand ist die Herrschaftsgewalt über alles, der Schutz gewährt und gegen den kein Schutz gewährt werden kann, wenn ihr es wisst. Aus dieser Ayah, liebe Geschwister, möchte ich auf eine sehr wichtige Sache hinweisen, und zwar, die Aqida ist kein Thema, das man theoretisch behandelt und keinen Einfluss hat auf das alltägliche Leben. Im Gegenteil, die Aqida ist derjenige Motor, der deine ganzen Taten in Gang setzt. Stellt euch mal vor, jemand ist von dieser Ayah tief überzeugt, dass Allah Azza wa Jal in seiner Hand ist die Herrschaftsgewalt von allem in diesem Universum. Alles. Alles, was geschieht, geschieht durch seinen Befehl. Das heißt, auch wenn dich etwas Schlechtes getroffen hat, er war derjenige, subhanahu wa ta'ala, der es befohlen hat. So mächtig ist er, subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand diesen Glauben verinnerlicht hat, was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass er sich niemandem zuwenden wird, wenn er ein Problem hat, außer Allah subhanahu wa ta'ala in allererster Linie. Weil er weiß, dass von ihm hängt es ab. Auch wenn er sich dem Geschöpf zuwendet, irgendeinem Machluk zuwendet, er weiß, dass dieser Machluk kann nur was machen, wenn Allah wiederum den Befehl dafür erteilt. Und ihr wisst ja, die Sache ist so, dass die ganzen Herzen sind zwischen zwei Fingern, der Finger des Alabamas, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, noch einmal, Aqidah ist etwas Lebendiges. Auch wenn wir das manchmal so bei einem Vortrag einem so vorkommt, als wäre es was Trockenes und was Klares und was Logisches. Aber die Frage ist, lieber Bruder, wenn du ein Problem hast, wenn du Schulden hast, wenn du krank bist, wenn du einen schlechten Freund hast, wenn du schlechte Nachbarn hast, was machst du in diesem Moment? Machst du dir bewusst, dass derjenige, der das bestimmt hat, Allah Azza wa Jal ist? Wendest du dich dann mit tiefer Demut an ihn, subhanahu wa ta'ala? Daran zeigt sich, wie tief deine Aqida in deinem Herzen manifestiert ist. Im Koran heißt es, jetzt haben wir wieder eine Shubha. Eine Shubha ist ein Scheinbeweis. Könnte jemand sagen? Nein, es gibt auch andere, die besitzen, die Eigentümer sind, außer Allah Azza wa Jal. Denn Allah sagt subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهَا. Das heißt, dessen oder dessen Schlüssel ihr besitzt oder dessen Schlüssel ihr Eigentümer seid. Und das ist für uns wieder wichtig, denn wir haben gesagt, Allah ist Al-Malik, derjenige, der alles beherrscht, beziehungsweise dem alles gehört. Allah sagte aber im Koran, إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Außer in Bezug auf ihre Gattinnen oder was ihre rechte Hand besitzt. Gemeint sind die Sklavinnen. Gemeint ist hier in dieser Aya, dass der Mann geschlechtlichen Umgang haben darf mit seiner eigenen Ehefrau und auch mit seiner eigenen unverheirateten Sklavin. Und diese Aya ergibt sich, dass der Mensch tatsächlich in Besitz oder Eigentum zugeschrieben wird. Wie können wir also dann sagen, dass Allah Azza wa Jal der einzige Malik ist? Und wir sagen wieder wie vorhin auch, Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie der Mensch, besitzt zwar etwas, aber das Besitzen Allah subhanahu wa ta'ala ist anders als das von Allah vom Menschen, ist anders als das von Allah, dem Allmächtigen und dem Ruhmvollen. Unser Besitzen ist unvollständig und eingeschränkt und umfasst nicht alles. Das Haus, das eine Person besitzt, namens Zaid, besitzt eine andere Person namens Amr nicht. Und das Haus, das Amr besitzt, besitzt wiederum Zaid nicht. Des Weiteren kann dieser Besitzer nur eingeschränkt in dem Bereich handeln, der ihm zugeschrieben wird. Das heißt, wenn dir etwas gehört, so wie du es verstehst, darfst du dann mit deinem Sache machen, was du willst? Die Antwort lautet nein. Allah Azza wa Jal hat dir Grenzen gesetzt. Allah sagte subhanahu wa ta'ala zum Beispiel, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ أَلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. Also, sinngemäß übersetzt, der entscheidende Teil, und gebt nicht den Toren eurem Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat. Das heißt, liebe Geschwister, wir dürfen nicht machen mit unseren Sachen, die uns in Anführungsstrichen gehören, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt es uns. Und das ist ähnlich, subhanallah, wie das Beispiel mit dem Besitzer und mit dem Eigentümer. Denn wenn du eine Wohnung dir gehört, auf deinem Namen ist die Wohnung, dann bist du der Eigentümer. Wenn du aber diese Wohnung vermietest an jemanden und er wohnt dann darin, diese andere Person, der Mieter, ist der Besitzer. Und du bist nicht mehr der Besitzer. Du bist der Eigentümer, aber der andere ist der Besitzer. Das heißt, du hast ihm erlaubt, über diese Wohnung zu verfügen, unter bestimmten Bedingungen, Vertragsbedingungen, aber letztendlich gehört sie dir. Und das ist vielleicht das Beispiel, wie man das in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten näher bringen kann. Alles, was dir gehört, was dir erlaubt hat, Allah subhanahu wa ta'ala zu benutzen, zu verwenden, gehört letztendlich Allah subhanahu wa ta'ala in Wirklichkeit. In Wirklichkeit dem Menschen in diesem Sinne gehört gar nichts. Weil wenn wir selbst Abd sind, wenn wir selbst Sklave sind, dann gehört uns, dann gehören wir Allah azza wa jal und auch das, was wir besitzen. Und wenn das für den Menschen geht, dann erst recht für Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, man ba'a abdan wa lahu mal, فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wer einen Sklaven verkauft, der Vermögen hat, so gehört dieses Vermögen dem Verkäufer, es sei denn, der Käufer stellt es als zusätzliche Bedingung. Angenommen, der Sklave kostet 50.000 Euro und er hat ein Vermögen von 10.000 Euro, dann der Käufer, solange er nicht ausdrücklich sagt, ich möchte dieses Vermögen ebenfalls haben durch den Kauf, darf er nachher nicht sagen, ich wollte aber auch seine 10.000 Euro haben, sondern die 10.000 Euro bleiben beim Verkäufer. Warum? Weil der Verkäufer, ihm gehört der Sklave und automatisch alles, was er auch besitzt. Und das gleiche gilt für uns. Wir gehören Allah Azza wa Jal und alles, was uns gehört. Deswegen sagen wir, wenn eine Katastrophe passiert, sagen wir Inna Lillah. Was heißt Inna Lillah? Inna Lillah heißt wir. Das heißt ich und alles, was ich habe und alles gehört Allah. Inna Lillah. Alles gehört Allah subhanahu wa ta'ala von uns. Wa inna ilayhi raji'un. Wir werden zu ihm zurückkehren. Der dritte Aspekt ist die Führung bzw. die Leitung. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal ist diesbezüglich einzigartig. Er leitet die Schöpfung, die Himmel und die Erde. Wie Allah azza wa jal sagte, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sicherlich sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segensreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner. Und das Schöne ist, liebe Geschwister, damit auch nicht jemand sagt, ja, das ist doch klar, das weiß ich alles. Liebe Geschwister, wenn man seinen Glauben kennt und auch die dazugehörigen Beweise kennt und dann, auch ganz wichtig, weiß, wie man redet. Das heißt, stell dir mal vor, du redest mit jemandem. Die Menschen alle sind Menschen, so wie du und ich. Der eine hat es eben falsch beigebracht bekommen von seinen Eltern. Und du hast Alhamdulillah das Glück, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat in einer muslimischen Familie und deswegen bist du Muslim. Aber wenn du zum Beispiel mit einem Christ redest, sie verherrlichen Allah subhanahu wa ta'ala viel weniger als die Muslime. Im Gegenteil, sie kränken ihn subhanahu wa ta'ala, weil sie ihm einen Sohn zuschreiben, eine Mutter zuschreiben und weiß nicht was alles zuschreiben. Aber die Muslime, sie verherrlichen ihren Herrn. Und deswegen, wenn du mit jemandem redest und ihm sagst, guck mal, Allah sagt im Koran, Gott sagt im Koran so und so über sich selbst und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seinen Herrn auf die und die Art und Weise verherrlicht und du erklärst ihm, schau mal, wir beten fünfmal pro Tag unseren Herrn an. Fünfmal pro Tag, wie oft denkst du an deinen Gott? Nur wenn es dir schlecht geht? Und so weiter und so fort. Deswegen erkennt man, dass es keine Glaubensgemeinschaft gibt, die ihren Herrn so lobpreist und so glorifiziert und so verherrlicht, wie die Muslime selbst. Und alles andere ist keine Verherrlichung, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gerne hätte. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man dieses Thema lernt und weiß es schon, dann soll man die Zeit nutzen, dass man die Beweise dazu lernt, damit man reden kann. Die Leitung Allah subhanahu wa ta'ala auf Arabisch Tadbir ist allumfassend. Nichts steht ihm im Wege oder hindert ihn. Die Leitung, die manchen Geschöpfen zugeschrieben wird, wie zum Beispiel in Bezug auf das eigene Vermögen, in Bezug auf die eigenen Kinder, in Bezug auf einen Diener und ähnliches, eine eingeschränkte und begrenzte Leitung, relativ und nicht absolut, sodass sich die Richtigkeit unserer Aussage gezeigt hat. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Leiter aller Angelegenheiten ist, subhanahu wa ta'ala. Das ist der erste Aspekt, der natürlich im Quran al-Karim dargelegt wird, allerdings nicht so ausführlich vielleicht wie andere. Warum? Weil dieser Aspekt des Tawhid ist eine Angelegenheit, wie die Gelehrten gesagt haben, und wie wir auch im Quran deutlich lesen können, über den es keinen großen Disput gab zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Götzendienern seiner Zeit. Die wenigsten von ihnen haben diese Sachen geleugnet. Die meisten von ihnen haben an diesen Teil des Tawhid geglaubt, aber ihr Problem war, die Konsequenz daraus, wie wir in der Ayah vorhin gesagt haben, die Konsequenz daraus war, Allah sagte, gibt es denn einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Sie werden sagen, nein. Deswegen sagt Allah, es gibt kein Gott außer ihm. La ilaha illahu. Deswegen betet niemanden anderen an außer ihm. Und das ist die Konsequenz, die sie also geleugnet haben und womit es einen wesentlichen Konflikt gibt. Die zweite Form, liebe Geschwister, ist die Form der Anbetung. Und das ist es, das ist der Hauptdisput gewesen zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinem Volk und auch die Prophetenvölker vorher und ihren Propheten. Dieser zweite Teil auf Arabisch nennt man Uluhiyya, und das Wort Uluhiyya kommt vom arabischen Wort Ilah. Ilah ist derjenige, der angebetet wird. Derjenige, der vergöttert wird, genauso wie im Deutschen das Wort Gott. Das ist die adäquate Übersetzung zu Ilah. Ilah auf Deutsch bedeutet Gott, denn Gott ist sprachlich derjenige, ist das Wesen, das angerufen wird. Per Duden, Gott ist das Wesen, das angebetet, das angerufen wird. Das ist genau das gleiche im Arabischen. Ilah ist derjenige, zu dem man Dua macht, ist derjenige, den man anbetet. Dies bedeutet, dieser Teil Uluhiyya bedeutet, dass der Mensch neben Allah niemandem dient und sich ihm nähern will, so wie er Allah subhanahu wa ta'ala dient und sich ihm nähert. Bezüglich dieser Form des Tawhid sind die Götzendiener, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekämpft hat, irregegangen, was sogar dazu führte, dass er ihre Frauen und Nachkommen gefangen nahm. Hierin sind die Gesandten entsandt. Hiermit sind die Gesandten entsandt. Und deshalb sind die Bücher herabgesandt worden. Und aufgrund der zweiten weiteren Tawhid-Form, der Einzigartigkeit der Herrschaft sowie der Namen und Eigenschaften. Aber im Wesentlichen, wie gesagt, liest im Koran, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ. Und zum Volk Ad wurde der Prophet Hud entsandt, oder der Gesandte Allahs Hud gesandt. Er sagte zu ihnen, O mein Volk, dient Allah, macht Ibadah für Allah, ihr habt keinen Gott außer ihm. Das Erste, was er gesagt hat. Und das Gleiche sagt Allah über andere Völker, wie das Volk von Thamud und das Volk Nuh und andere. Doch die Form des Tawhid, durch die die Gesandten ihre Völker geheilt haben, ist der Tawhid in der Einzigartigkeit der Anbetung. Deswegen, subhanallah, der Mensch wird keine Erfüllung finden, bis er nicht seinen Herrn anbetet. Manche von ihnen glauben an den Tawhid im Sinne von, glauben an Allah, dass es ihn gibt. Aber sie kennen ihn nicht, weil sie wissen ja nichts über ihn. Oder sie glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er alles erschaffen hat und dass er alle versorgt. Aber sie kennen ihn nicht, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen beten sie ihn auch nicht an. Und wenn sie wüssten, dass in der Anbetung ihre Erfüllung liegt und ihre Zufriedenheit liegt, dann würden sie ihn anbeten. Deswegen passt der Begriff geheilt des Gelehrten so schön. Das heißt also, wir Muslime, Alhamdulillah, erniedrigen uns vor niemandem. Das ist auch eine Konsequenz. Deswegen habe ich gesagt, der Tawhid, liebe Geschwister, ist keine theoretische Angelegenheit. Sondern der Tawhid bedeutet, dass du dich vor niemandem klein machst und gering schätzen lässt und niemanden erniedrigst, außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Denn darin liegt deine Vollkommenheit. Das heißt, du erniedrigst dich nicht, weder vor einem König, noch vor einem Propheten, noch vor einem Gesandten, wie gesagt, im Sinne von der Anbetung, noch einem Rechtschaffenen, noch einem Wali, einem nahestehenden Allahs, noch irgendeinem anderen Geschöpf, da der Gottesdienst nur für Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. Wir verbeugen uns vor niemandem außer Allah und wir werfen uns auch vor niemandem nieder außer vor Allah. Wer diese Form des Tawhid nicht umsetzt, ist ein Beigeseller, ein Polytheist, ein Mushrik, ein Götzendiener, ein Ungläubiger, selbst wenn er die Einzigartigkeit der Herrschaft Rububiyya und die der Namen der Eigenschaften anerkennt. Anerkennt extra, weil umsetzen tut er sie auch nicht. Wenn also ein Mensch glaubt, dass Allah Azza wa Jal der Schöpfer ist, der Eigentümer von allem ist, er leitet alles und er sagt, dass er subhanahu wa ta'ala derjenige ist, dem das zusteht, was ihm an Namen und Eigenschaften zusteht und gebührt. Das heißt, er erkennt zwei Drittel des Tawhid an. Aber Trotzdem, außer Allah betete andere an, so nutzt ihm sein Glaube an die Einzigartigkeit der Herrschaft sowie die der Namen und Eigenschaften nicht. Angenommen, jemand glaubt an die Einzigartigkeit der Herrschaft sowie die Namen und Eigenschaften, aber dennoch geht er zu den Gräbern, betet deren Bewohner an, verspricht ihnen Opfer und will ihnen dadurch näher kommen, dieser Mensch ist ein Polytheist, ein Muschrik, auch wenn er also über sich selbst sagt, ich bin ein Muslim. Auch wenn er über sich selbst sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Er ist ein Ungläubiger und bleibt für immer und ewig in der Hölle. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Wer Allah etwas beigesellt, wer Allah gegenüber Schirk macht, egal welche der Form, denn Allah hat keine spezielle erwähnt. Wer Allah gegenüber Schirk macht, dem verbietet fürwahr Allah das Paradies. Und nicht, dass man denkt, er kommt vielleicht irgendwann mal raus. Und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Und Allah sagt, die Ungerechten werden keine Hilfe haben. Das war's. Das heißt, sie bleiben für immer und ewig, wie Allah es an zahlreichen Stellen im Koran gesagt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle vor dieser Form des Schirk bewahren. Was jedem, der das Buch Allahs liest, bekannt ist, ist, dass die Götzendiener, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekämpfte und deren Frauen und Nachkommen er gefangen nahm, zugaben, dass Allah ta'ala ein einziger Gott ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger Rabb ist. Denn selbst im Koran heißt es, wenn du sie fragen würdest, wer hat denn Himmel und Erde erschaffen, dann würden sie sagen, Allah. Doch aufgrund der Tatsache, dass sie neben ihm andere dienten, wurden sie zu Götzendienern, zu Mushrik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Ich möchte an dieser Stelle Stopp machen, weil wir die Zeit überschritten haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Inshallah ta'ala, morgen werden wir dann weitermachen mit der Zusammenfassung dieses dritten Teils des Tauhid. Ich weiß, dass diese einzelnen Themen viele Fragen aufwerfen, aber ich denke, dass inshallah ta'ala im Laufe der Unterrichte sich auch vieles klarer wird, inshallah ta'ala. Gerade wenn wir reden über wenn wir reden über die Gottesdienste, Ibadah, dann müssen wir natürlich auch wissen, was sind denn überhaupt Ibadah. Und wenn wir reden über die Namen und Eigenschaften Allahs, da kann man Bände darüber schreiben, über die Namen und Eigenschaften Allahs und wie man daran zu glauben hat. Aber der Gelehrte, Alhamdulillah, hat uns vieles von dem, was wir in zahlreichen Büchern nachschlagen müssten, zusammengefasst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein. Möge Allah azza wa jalla ihm das Paradies schenken, ihm alle seine Sünden und Fehler verzeihen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch in der Schar mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auferstehen lassen. Und uns ebenfalls. وصلى الله على نبينا